Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk empfing. Die Beschwerden des Propheten vor Jahwe. Wie lange schon schreie ich um Hilfe, Jahwe, ohne dass du hörst? Wie lange schon rufe ich dir zu Gewalt, ohne dass du Hilfe schaffst? Warum lässest du mich Unheil erleben und siehst Unbill mit an? Verwüstung und Gewaltset sind vor meinen Augen, daher ist Streit entstanden, und immer aufs Neue hebt Zwietracht an. So kommt es, dass das Gesetz erlahmt und das Recht niemals mehr ans Licht tritt. Denn die Gottlosen umgarnen die Frommen, darum tritt das Recht verdreht ans Licht. Seht auf, ihr Treulosen, und blickt umher. Stirrt und staunt. Denn er wirkt in euren Tagen ein Werk, ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Denn fürwahr, ich lasse die Chaldäer erstehen, das grimmige und behende Volk, das die Breiten der Erde durchzieht, um fremde Wohnsitze zu erobern. Schrecklich und furchtbar ist es, ihm selbst entstammt sein Recht und seine Hoheit. Seine Rosse sind schneller als Pardel und kühner als Wölfe am Abend, seine Reiter sprengen stolz einher und seine Reiter kommen aus weiter Ferne, sie fliegen dahin gleich einem Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie alle gehen auf Gewalttaten los, dringen unaufhaltsam vorwärts und bringen Gefangene auf wie Sand. Und er macht sich über Könige lustig und Würdenträger dienen ihm zum Gespött. Er lacht über jedwede Festung, er schüttet Erde auf und erobert sie. Dann gewinnt er neue Kraft und zieht einher und verschuldet sich, er, dem seine Kraft als Gott gilt. Bist nicht du, Jahwe, von Urzeit her mein Gott, mein Heiliger, der nimmer stirbt? Jahwe, zur Vollstreckung des Gerichts hast du ihn bestimmt und zum Strafen ihn verordnet, du, dessen Augen zu rein sind, als dass du Böses anschauen könntest, und der du Unbill nicht mit anzusehen vermagst, warum siehst du die Treulosen mit an, schweigst dazu, wenn der Gottlose den, der im Rechte gegen ihn ist, zugrunde richtet? Du ließest ja die Menschen werden wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herren hat. Sie alle zog er mit der Angel empor, zerrt sie fort in seinem Garn und rafft sie ein in sein Netz. Darum freut er sich und frohlockt, darum schlachtet er seinem Garn und opfert seinem Netz. Denn sie verschaffen ihm üppige Beute und fette Speise. Darum zückt er beständig sein Schwert, um schonungslos Völker zu morden.